sagen wir, es ist ein Jolle, ist er. Und er... ganz Paris träumt von der Liebe. Denn wo ist sie ja zu Hause? Ganz Paris singt dieses Märchen. Das war wild, ganz weiß. Ist es schaut, ein paar wild. Und ganz weiß, singe mal Hell now, boy.